Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Auch heute wieder Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft. Und heute werden wir uns einer gänzlich anderen Spielart von Wertkritik verschreiben. Heute sollen ausnahmsweise nicht die ökonomischen oder monetären, sondern die ideellen, die hochmoralischen Werte unter die Lupe genommen werden. Welche Funktion erfüllen sie? Was hat es mit ihnen auf sich? Dazu werden wir einen Vortrag von Rolf Röhrig hören über die Moral und ihre Werte. Dr. Indoktrinator wünscht gute Unterhaltung. Das Thema des heutigen Abends ist die Moral und die großen Werte der Moral, sodass ich den Vortrag in zwei Kapitel untergliedern möchte. Als erstes Kapitel will ich erläutern, wie das moralische Denken funktioniert und wo es seine Quellen, seine Gründe hat. Und in einem zweiten Kapitel möchte ich mal die populären großen moralischen Werte auf den Prüfstand stellen. Was hält man denn von Fleiß, Sparsamkeit, Ehrlichkeit, Altruismus? Die Moral ist unbestreitbar ein hohes Gut, von dem man lernt, dass es den Menschen auszeichnet vor dem Tierreich, ja eigentlich erst den Menschen zu einem vollendeten Menschen macht. Die Moral. Andererseits erfährt man von demselben Ding, dass es eigentlich nie wirklich vorhanden ist. Man schimpft dieser Tage auf gierige Manager, kennt korrupte Politiker. Es gibt egoistische Singles, die in der Bildzeitung gebrandmarkt werden, weil sie keine Kinder für das Gemeinwesen machen wollen. Es gibt faule Arbeitslose, erfährt man mancherorts. Und selbst Kinder werden nicht ausgespart, die nie grüßen. Also so betrachtet ist die Moral nicht bloß das höchste Gut, das den Menschen zum Menschen macht, sondern andererseits ist sie nie vorhanden, weil wir von Lumpen umzingelt sind. Und es wirft einen ersten Blick auf das, was moralisches Denken eigentlich ist. Ich vermute, den meisten Anwesenden geht's wie mir auch. Man hat Bekanntschaft gemacht, schon in frühen Jahren, meistens im Kindesalter, mit dem berühmten moralischen Zeigefinger. Du sollst rücksichtsvoll sein. Du sollst nicht egoistisch sein. So ist man konfrontiert worden, in der Familie, von seiner Verwandtschaft, mit diesem moralischen Imperativ. Du sollst rücksichtsvoll sein. Und daraus lässt sich ein erster Schluss ziehen auf das moralische Denken. Denn dieser Imperativ, du sollst rücksichtsvoll sein, ist eine Forderung. Und fordern muss man nur etwas, das es nicht gibt. Musik. Was leitet die Leute an, diese Forderung immerfort gegeneinander zu erheben? Sie erfahren in ihrem täglichen Leben, am Arbeitsplatz, im Streit mit ihrem Chef, vielleicht auch in der Auseinandersetzung mit ihrem Vermieter, sie erfahren jede Menge Gegensätze in der Gesellschaft und stehen auf dem Standpunkt, neben diese wirklichen Gegensätze, in denen die Interessen stehen, wollen sie ein zusätzliches Interesse implantieren, nämlich Rücksichtnahme. Sie wollen, dass die Menschen zusätzlich zu den Interessen, mit denen sie in Gegensätze geraten, als Arbeitnehmer und Unternehmer, als Mieter und Vermieter, zusätzlich dazu moralisches Verhalten an den Tag legen, Rücksichtnahme üben, damit gute Taten statt böser Werke dabei herauskommen. Dem kann man entnehmen, dass das Gute, das der Moralist anmahnt durch rücksichtsvolles Tun, offenbar den Interessen, die die Menschen jeden Tag vollführen, nicht innewohnt. Sonst müsste man nicht eine zusätzliche Rücksichtnahme einfordern. Moralistisch gesonnene Menschen schauen also in dieselbe Wirklichkeit wie ich auch und wollen die Gegensätze, die sie erfahren, nicht einfach tilgen, sondern sie wollen sie beschränken durch eine moralische Gesinnung. Moralische Menschen beispielsweise, die dieser Tage in die Wirtschaftsseiten der Zeitung gucken, die geißeln etwa die Profitgier von Managern. Niemals geißeln sie den Profit. Moralisch gesonnene Menschen haben eine Kritik an der Wuchermiete. An der Miete haben sie noch nie eine Kritik gehabt. Die sind also der Auffassung, dass nicht aus den Interessen, die die Menschen miteinander und gegeneinander ausüben, das Ungemach in die Welt kommt, die Schädigung mancher Leute, sondern die sind der Auffassung, dass durch eine unangemessene Einstellung der Individuen zu ihren Interessen das Ungemach in die Welt kommt. Profitgier sagt es ja. Man sagt, nicht die Kalkulation der Betriebsführung ist das Übel. Da wird der Profit eines Unternehmens als Ziel verfolgt und gemessen an diesem Ziel des Wirtschaftens ist der Lohn der Menschen eine knapp zu haltende Kost. Da liegt ein Gegensatz vor, den bekommen die Menschen auch zu spüren. Wer sich für den Gewinn nicht lohnt, muss auf Lohn verzichten, manchmal muss er seinen Arbeitsplatz räumen. Die Menschen, die Profitgier geißeln, halten nicht den Profit und den Lohn für die unverträglichen Größen, sondern die sind der Auffassung, es liegt an einer überzogenen Stellung, an einem zu viel davon, das den Gegensatz überhaupt erst in die Welt schafft. Dabei ist überhaupt nicht auszumachen, wo eigentlich das Maß dafür liegen soll, bis wohin der Profit, der in Unternehmen angepeilt wird, mit dem Interesse der lohnabhängigen Menschen verträglich ist. Sind es 3,5%, 7, 12? Leute, die so denken, können kein Maß angeben. Und sie haben Unrecht damit, dass der Gegensatz zwischen Arbeitnehmern und den Unternehmern durch ein graduelles Überschreiten des Profits in die Welt käme, von einem zu viel davon. Denn Profit und Lohn sind gleichgültig, auf welchem Prozentniveau sich diese Größen bewegen mögen, immer unverträglich. Ganz schlicht wegen der unternehmerischen Rechnung, Gewinn zu erzielen und da ist jeder Euro weniger Lohn, ein Euro mehr Gewinn, gleichgültig auf welchem Prozentsatz des Profits ich mich bewege. Moralische Menschen, also Leute, die mit einem moralischen Denken in die Wirklichkeit schauen, begehen deswegen, das wäre mein erster kritischer Hinweis an Leute, die sich dieses Denkens befleißigen, eine theoretische Verkehrung. Die Gegensätze, die jeder Mensch erfährt, im Betrieb, im Verhältnis zur großen Politik, die ihm die Rente kürzt, in der Familie, die Gegensätze, die der Mensch dort erfährt, werden nicht dieser Ordnung und ihren gültigen Prinzipien zur Last gelegt, sondern dem schlechten Benehmen der Insassen dieser Ordnung. Würden alle Menschen moralisch handeln, so denkt der Moralist, wären sie rücksichtsvoll statt gierig und egoistisch. Dann würden alle Interessen zum Zug kommen und es würde Eintracht herrschen in der Gesellschaft. Das ist die erste Verkehrung, die moralisch denkende Menschen vornehmen. Wie sie überhaupt auf diesen Trichter kommen, das ist erklärungsbedürftig. Das moralische Denken ist der Form nach ein ständiges Vergleichen des Tuns und Lassens aller anderen Mitbürger am Maßstab des Guten und Bösen. Man betrachtet das, was der Nachbar tut, was der Chef tut, was der Lehrer tut und beurteilt, das ist gut, das ist böse. Man fällt kein Urteil über den Inhalt dessen, was dort vollführt wird, sondern man macht einen Vergleich. Ist es gut, ist es böse? Ich lege einen äußeren Maßstab an und in diesem Verfahren gibt die Moral bekannt, dass sie da eine Anleihe trifft an einem anderen Verfahren, das es vor allem moralischen Denken in der Gesellschaft bereits gibt. Dieses Messen aller Handlungen an einem Maßstab des Sein-Sollenden hat sein Vorbild im Recht, im Staat und in den gesetzlichen Vorgaben, die durch die Gewalt verbindlich gemacht wird. Alle Menschen sind es gewohnt, die in so einem Rechtsstaat aufwachsen, das Verhalten aller anderen täglich darauf zu prüfen, ob der, was er tut, darf oder nicht. Darf der das, wenn er jetzt 1000 Leute entlässt bei Schaeffler? Darf der das, der Vermieter, einfach die Miete zu erhöhen? Diese Frage, darf der das, die ist statt ein Urteil über das, was der andere tut, ein Vergleich seines Tuns, nämlich damit, ob dieses Tun einem Recht entspricht, einem Gesetz entspricht. Tut es das, dann darf der, was er tut, und jede Kritik hat zu schweigen. Widerspricht das dem Recht, dann kann man den Rechtsanwalt einschalten. Insofern argumentieren Moralisten und Juristen formal gleichartig, indem sie das Tun der Mitbürger dauernd am Maßstab des Sein-Sollenden vergleichen. Das Recht setzt einen Maßstab in die Welt, der Kraft Gewalt gilt. So wächst auch der Mensch auf, der zu einem moralisch gesonnenen Wesen wird und werden soll. Und er stellt sich diesem Recht des Staates, Nämlich so, dass er sagt, weil diese Rechte die Bedingungen sind, unter denen man hier sein Fortkommen treibt in der Gesellschaft. Es gibt einen Arbeitsvertrag, wenn man in den Beruf einsteigt, man schließt mit der Krankenkasse einen Vertrag, das Familienrecht regelt, wer ein Sorgerecht bekommt im Streitfall, alles ist nach den Maßgaben des Rechts geregelt. Wenn das die Bedingung meiner Lebensführung ist, dann ist dieses Recht offenbar auch ein für mich brauchbares Instrument, das ich nutzen möchte. Das ist nicht die Wahrheit über das Recht, sondern die Stellung, die die Menschen zu diesem Recht einnehmen. Dass es nicht die Wahrheit über das Recht ist, das kann man vielleicht mit einem kurzen Blick wenigstens sich darüber klar machen, was der Kernbestand solcher Rechte ist. Die groß gefeierten Rechte sind die Freiheit der Person, das Eigentum, das geschützt wird. Und wenn man das einmal betrachtet, Freiheit der Person, dann muss man sagen, ja, das ist ein Fortschritt gegenüber alten Produktionsweisen. Im Mittelalter gab es Leibeigene, die haben einem frohen Herrn gehört. Damit ist Schluss. In dieser Gesellschaft ist jeder als freie Person anerkannt. Das heißt, er darf sich um seinen Erfolg mühen, er muss es aber auch. Er nährt durch eine vernünftig organisierte Gesellschaft, die die Arbeit teilt und plant, wird er nicht. Alimentiert durch einen Staat, der den freien Personen das ihre gibt, auch nicht. Jeder muss sich um seinen Erfolg mühen. Da ist jeder frei und muss dieser Freiheit folgen. Im Erwerbsleben. Streck dich nach der Decke. Und wie gut das die Menschen können und wie sehr ihr Bemühen da Früchte trägt, das entscheidet sich wesentlich an der zweiten Kategorie, am Eigentum. Das Eigentum ist geschützt und jeder ist geneigt zu sagen, das ist ein wertvolles Gut, ein hohes Recht, das wir schätzen sollten. Und man übersieht dabei eigentlich in der Regel eines. So man ein Eigentum hat, wird es vom Staat geschützt. Dass ein Eigentum verteilt würde, das dann jeder hat, von dem er zehren könnte, fällt in die Aufgaben des Staates nicht. Und wenn man sich einmal in der Welt der freien und gleichen Persönlichkeiten umschaut, dann muss man feststellen, da gibt es offenbar zwei große Klassen. Auch in der Redeweise der bürgerlich gesonnenen Menschen gibt es eine Elite der Besitzenden und eine große Masse der Arbeitnehmer. Oder der Mitarbeiter. Arbeiter gibt es ja heute nicht, nur Mitarbeiter. Da gibt es also offenbar unter den vielen freien Leute, die außer ihrer Arbeitskraft, die sie anbieten, nichts haben, was veräußerbar wäre. Und ihnen gegenüber steht eine Eigentümerklasse, die das Sagen über die Fabrikanlagen haben, in denen die anderen für einen spärlichen Lohn das Eigentum derer, die da Besitzer sind, vermehren. So gilt das Recht, dem der Mensch unterworfen ist, dem er beiwohnt, und der Staat setzt so etwas in Kraft, weil er das Zusammenwirken dieser beiden Klassen, hier der Eigentumslosen, die sich für einen Lohn bei den Eigentümern verdingen, erzwingen will, weil aus diesem Zusammenwirken das hervorgeht, was in dieser Nation jedermann vertraut ist, als das höchste Ziel allen Wirtschaftens, Wachstum. Ein in Geld bemessenes Wachstum, von dem der Staat das Seinige mit den Steuereinnahmen nimmt, mit dem er sich stärkt und ausbaut. So etwas erlebt der Mensch, der in diese Welt geboren wird und versubjektiviert dieses Recht, das ist mein Ausdruck jetzt für das, was er tut, indem er die ihm äußerliche, aufgezwungene Bedingung, der Staat setzt Regeln, zu seiner inneren Überzeugung macht und sagt, ja, das akzeptiere ich. Die mir gesetzten Bedingungen, die achte ich zugleich als für mich brauchbare Mittel. Jedermann kann das mal nachprüfen, dass Menschen wirklich so denken. Am Frühstückstisch zum Beispiel schlägt man gerne in der Abteilung Sex and Crime nach und schaut, wo ist was gestohlen worden, wer hat wen zusammengeschlagen. Da muss der Mensch, der das liest, selbst kein Geschädigter sein, bei dem ist nichts gestohlen worden, ihm ist kein Haar gekrümmt worden. Aber er erkundigt sich danach, wie es um den Zustand des Rechts im Allgemeinen steht und ob solche Figuren, die dagegen verstoßen haben, auch belangt werden. Denn er hat das Recht zu seiner Sache gemacht, die er für nützlich hält und innerlich bejaht. Nur weil das übrigens so ist, muss ein Staat auch nicht hinter jeden Arbeitnehmer, der von seinem Arbeitsleben nicht viel hat, einen Polizisten stellen, der ihn zwingt, zu tun, was zu tun ist. Weil sie dieses vom Recht auferlegte Produktionsverhältnis und das Recht selber achten, tun sie, was sie müssen, und zwar aus eigenem Antrieb. Die Sache hat freilich eine Kehrseite. Denn der Mensch achtet immerhin das Recht deswegen, weil es ihm nutzen soll. Aber für seinen Nutzen ist es nicht gemacht. Eine positive Leistung im wörtlichen Sinn bringt das Recht nicht. Machen wir die Probe aufs Exempel. Was taugt denn das Recht auf freie Berufswahl, wenn die Kapitalisten einfach keine Stellen anbieten und keine Leute benutzen wollen? Was hilft denn den Leuten, die ein Dach über dem Kopf brauchen, das Mietrecht? Eine Wohnung bekommt niemand davon, schon gar nicht eine bezahlbare. Wenn man eine hat, ja, dann regelt das Mietrecht. Der Vermieter muss, wenn ein Wasserrohrbruch sich ereignet im Bad, eine Reparatur durchführen. Er hat Pflichten. Wie man selber umgekehrt Pflichten unterliegt als Mieter, die in diesem Recht geregelt sind. Man muss zum Beispiel pünktlich die Miete zahlen, sonst fliegt man raus. Eine positive Leistung bringt dieses Recht nicht. Eine Leistung gleichwohl negativer Art. Dieses Recht ist nämlich für jeden, der es schätzt, darin interessant, dass es andere Interessen beschränkt, ihnen Zügel anlegt. Andere Interessen bei Arbeitgebern, die kündigen können, bei Vermietern, die Miete hochsetzen können, dass ihnen Grenzen setzt. Das ist das, was man als das Interessante entdeckt. Ein positiver Nutzen geht daraus nie hervor, weil man selber zu den anderen gehört, die eben solchen Beschränkungen unterliegt, sodass ein Mensch, der alles dieses rechtlich geregelte Leben als für ihn nützlich akzeptiert hat, irgendwann die Frage stellt, geht die Gleichung eigentlich auf? Menschen zum Beispiel, die in diesen Tagen entlassen werden, schimpfen sehr, Moralisten sind sehr kritische Menschen, auf die Ungerechtigkeit, die ihnen widerfährt. Das ist ein interessanter Vorwurf. Eine Entlassung, wird gesagt, sei ungerecht. Obwohl, ernst genommen, kein wirklicher Paragraph des Arbeitsrechts verletzt wurde. Was ist das für eine gedankliche Übung, eine Entlassung ungerecht zu nennen? Eine wirkliche Verletzung des Rechts liegt nicht vor. Aber vom Standpunkt dessen, der so klagt, eine Verletzung dessen, was er sich vorstellt, dass der eigentliche Inhalt des Rechtes sei. Der eigentliche Inhalt des Rechtes sei, nach seiner Vorstellung, seinen Nutzen zu beinhalten. Und wo der durch die wirklichen Rechnungsarten des kapitalistischen Betriebs nicht zustande kommt, plädiert er darauf nicht, dass seine Annahmen falsch sind über den Nutzen des Rechts, sondern dass das Recht von sich selber abweicht, Unrecht wird. Diese Art, sich einen Nutzen des Rechts, dem man unterliegt, einzubilden und von dieser Einbildung aus das, was wirklich mit einem gemacht wird, als Unrecht zu kritisieren, ist so etwas wie eine zusätzliche Interpretation, die Menschen erbringen, die das Recht als ihres anerkannt und akzeptiert haben. Sie fügen dem Recht diese Einbildung des Nutzens für sie hinzu. Und wenn Sie schon mal dabei sind, Einbildungen zu bilden über das, was das Recht und die Ordnung in einer Gemeinschaft leistet, dann kennen moralisch gesonnene Menschen nicht nur die Kategorie der Gerechtigkeit, sondern der Nächstenliebe, des Gemeinsinns, höchste Prinzipien eben, die sich mit dem Recht darin einig sind, dass es über allen Interessen eine Maxime geben muss, die dafür sorgt, dass wenn sich alle Interessen daran halten, jedes Interesse zu seinem Erfolg kommt und in der Gemeinschaft Eintracht herrscht. Der Fehler dieser Vorstellung besteht darin, dass man die Notwendigkeit der Entzweiung eigentlich für eine vermeidbare erklärt. Moralische Menschen sind der Auffassung, dass Arbeiter vom Lohn schlecht leben und manche gar nicht, weil sie nicht mal den Mindestlohn verdienen oder ganz ihren Arbeitsplatz verlieren. Das kommt nicht daher, dass das Betriebsziel namens Geldvermehrung und die Ernährung der Menschen unverträgliche Größen sind, sondern der Moralist ist der Auffassung, das kommt von einer überzogenen Einstellung der Inhaber der Interessen, die zu viel an sich, zu wenig an andere denken. Es kommt nicht von den Interessen. Die Ordnung wäre schon in Ordnung, würden sich die Insassen in der Ordnung anständig benehmen. Und so kommt es, dass Moralisten meinen, der ganze Ärger, den sie täglich erleben, der ist ja auch ihre Erfahrung, die würde daher rühren, diese Erfahrung, dass sich die Mitmenschen um einen herum immer zu wenig an der Moral orientieren, immer zu wenig das Gute und den anderen im Blick haben, immer zu viel an sich und an ihren eigenen egoistischen Erfolg denken. Das ist eine Vorstellung, mit der man sich diesen ganzen Laden falsch erklärt und zurechtlegt, die man aber auch einmal widerlegen kann. Moralisten sind der Auffassung, die Menschen halten sich zu wenig an das Gute. Sie sind zu wenig humanistisch gesonnen. Ich möchte mal dagegen eine These wagen. Dass nämlich das Gute, das Humane, auch beim besten Willen zum Fehler, nicht der Inhalt einer Handlung sein kann, sodass man sagen könnte, würden sich die Menschen bemühen, dann könnten sie ja das Gute anstreben. Nur weil sie so verderbt sind, drücken sie sich davor. Nein, das kann nicht der Inhalt einer Handlung sein. Zwei Beispiele. Manche Menschen sind der Auffassung, die Entlassungen, die jetzt stattfinden, sind inhuman. Das ist ein Verstoß, meinen sie, gegen ein höheres Prinzip namens Humanität. Warum? Da werden Arbeitsplätze gestrichen, den Menschen werden Einkommen weggenommen. Es gibt gerade so gut andere Leute, die sagen, die Entlassungen sind zwar hart, aber human. Denn so rettet man die verbliebenen Arbeitsplätze. Es hat mal eine Friedensbewegung gegeben, heute ist sie sehr klein geworden, die hat gesagt, Rüstung ist böse, denn mit der Rüstung werden andere Menschen getötet. Es gab meistens von den führenden Bundeskanzlern dagegen die Auffassung, Rüstung ist gut, denn das hilft ja gerade, das eigene Volk gegen böse Angreifer zu verteidigen. Woher kommt das? Dass Moralisten im Streit darum, das Gute zu wollen, sich auf so gegensätzliche Positionen verteilen. Die einen schreien, Rüstung ist das Böse, und die anderen schreien, Rüstung ist das Gute. Das kommt daher, dass das Gute und das Böse überhaupt keine bestimmte Handlungsanweisung enthält, sondern dass das Gute eine von mir eingenommene befürwortende Stellung zu einem Zweck ist, selber aber gar keinen Zweck enthält. Also wenn ich sage, ich finde Rüstung gut, aus Gründen, die jetzt nicht zur Debatte stehen, dann kann ich dieses Attribut substantivieren und sagen, das ist das Gute. Aber ich habe jetzt keinen inhaltlichen Zweck genannt, sondern meine befürwortende Stellung zu einem Zweck. Wie schrill es klingt, wenn hier jemand aufsteht und sagt, jetzt gehe ich heim und tue das Gute. Jeder würde sich fragen, was will er denn? Was will er denn jetzt genau? Ja, weil eben das Gute keine bestimmte Handlung festlegt, sondern nur die Vorstellung davon ist, es müsse eine von mir zu befürwortende sein und die nenne ich dann das Gute. Die Moralisten haben Unrecht, wenn sie sagen, würden die Menschen moralisch handeln, dann wäre alles in Butter und es herrschte Eintracht und jeder käme zum Erfolg. Da sie sich aber drücken, egoistisch wie sie sind, gibt es nur Ärger. Nein, dagegen muss man sagen, das, was die moralischen Maximen sind, ist in einer Handlung gar nicht befolgbar. Das Gute kann man nicht tun, man hat andere Zwecke im Leben. Man geht arbeiten, um Geld zu verdienen. Man gründet eine Familie und will Kinder haben, die man erzieht. Das sind Zwecke, die man hat, die man gut oder schlecht vollführen mag. Aber das Gute ist nichts, das ein Mensch wirklich in seinem Alltagsleben verfolgen könnte. sodass man ihm den Vorwurf machen kann, du tust es aber nicht. Die Moral ist überhaupt nicht praktisch wirksam in dem Sinne, dass sie die Handlungen der Menschen anleitet, leider aber nur bei wenigen, weil es viele gibt, die sich nicht darum scheren und unmoralisch sind. In diesem Sinne ist das eine völlig verkehrte Auffassung über die praktische Gültigkeit von Moral. Die praktische Wucht oder Bedeutung der Moral liegt auf einem ganz anderen Feld. Die Menschen, die die moralischen Prinzipien im Mund führen, die wissen auf der einen Seite damit, Schuldige zu benennen, wenn ihnen etwas nicht in den Kram passt. Man sagt, das kommt daher, dass diese Unternehmensführung der Hypo Real Estate egoistisch und raffgierig war. Hätten die gegen solche hohen Prinzipien nicht verstoßen, wäre uns die Krise erspart geblieben. Und sie wissen umgekehrt, ihre eigenen Interessen mit Blick auf moralische Prinzipien zu rechtfertigen. Dafür wird die Moral jeden Tag zitiert. Die öffentliche Heuchelei ist das geistige nationale Leben der Moralisten. Kennt ihr einen Arbeitgeber, der an die Öffentlichkeit tritt und sagt, ich werfe 1000 Leute raus, weil das 3% mehr Profit macht? Jeder tritt an und sagt, ich werfe 1000 Leute raus, um die verbleibenden 9000 Arbeitsplätze zu retten. Die berufen sich auf ein höheres Prinzip, das in dieser Welt gar nicht gilt, Humanismus walten zu lassen. Damit alle anderen in der Gemeinde sagen, ja, diesem hohen Prinzip bin auch ich verpflichtet und wenn auch der dem verpflichtet ist, dann darf ich jetzt seinem Interesse nicht im Weg stehen, seine Leute zu entlassen. Studenten beherrschen diese Heuchelei gleichermaßen. Wenn die ihre Studiengebühren nicht zahlen wollen, sagt kein Schwanz, das Geld zahle ich nicht. Die sagen, wie kann man so mit der Bildungsressource der Nation umgehen? Wir sind doch ein hohes Gut für die ganze Nation, insofern ein Dienst an der Allgemeinheit. Das muss die Allgemeinheit doch wohl akzeptieren. Deswegen ist doch unser Anliegen, das Geld nicht herauszurücken, geadelt. Sie wollen nicht zahlen. Antreten tun sie mit dem Argument, wir sind ein Diener der Allgemeinheit. Öffentliche Heuchelei. Was ich dem Prinzip des moralischen Denkens bis hierher vorwerfen möchte. Die Gegensätze, die jeder Mensch an dem Ort, an dem er arbeitet oder wohnt oder erzieht, täglich erfährt, haben ihren Grund in dem Inhalt dieser Interessen, wie er in einer kapitalistisch organisierten Wirtschaft und politischen, demokratischen Öffentlichkeit Usus ist. Ein moralischer Mensch will diese Gegensätze nicht der Ordnung vorwerfen, sondern dem schlechten Benehmen der Insassen der Ordnung. Insofern ist er Kritiker von jedermann, eben mit dem Argument, die Welt ist voller Lumpen. Dieser kritischen Seite gegen alle Mitmenschen entspricht eine sehr unkritische und loyale Haltung gegenüber dem Gemeinwesen. Denn immerhin, man hat ja damit gesagt, die Ordnung selber und wie das Zusammenleben wirtschaftlich und politisch geregelt ist, wäre wunderbar, würden die Menschen sich moralisch benehmen. Daraus spricht viel Zuspruch zum Gemeinwesen und deswegen ist es auch gar kein Wunder, dass die Obrigkeit, also Bundeskanzler, Bundespräsidenten, sich gerne auf Kirchentagen rumtreiben oder wenn sie irgendwann einmal abgehalftert sind und das politische Geschäft verlassen, im Zentralkomitee der Katholiken sitzen oder den Kirchentag eröffnen. Die pflegen die Moral der Menschen sehr, die an die Nächstenliebe und das Gute glauben, weil sie die politische Produktivkraft dieser moralischen Denkfigur schätzen. Dass Moralisten immer nur das schlechte Benehmen ihrer Nachbarn kritisieren, nie die Ordnung, die der wirkliche Grund für die erfahrenen Gegensätze ist. Das kann man jetzt einmal ein bisschen detaillierter, klein-klein betrachten. Damit käme ich zu meinem zweiten Kapitel, indem man mal die großen moralischen Werte auf den Prüfstand stellt, von denen die Menschen meinen, wenn man sich daran hält, kommt man nicht nur gut durchs Leben, sondern es herrscht auch Harmonie unter den Menschen. Ich möchte also im Folgenden mal einen kleinen Fächer, einen Bilderbogen anbieten und so moralische Werte wie den Fleiß, die Sparsamkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, den Altruismus näher betrachten. Und damit im Vorfeld kein Missverständnis aufkommt, möchte ich hinzufügen, wenn ich jetzt im Folgenden diese Werte kritisiere, den Fleiß oder die Ehrlichkeit, dann nicht, weil ich für die Umkehrung plädieren möchte. Also, wenn ich den Fleiß kritisiere, will ich hier heute Abend kein Plädoyer für die Faulheit abliefern. Wenn ich die Ehrlichkeit gleich kritisiere, will ich kein Plädoyer für die Lüge abliefern, sondern möchte zeigen, worin die Fehler dieser Prinzipien liegen und warum sie schuldig bleiben, was man sich von ihnen verspricht. Kommen wir also mal zum Fleiß. Was sich die Leute vom Fleiß versprechen, die den predigen, sich und ihren Kindern und anderen. Sind die Menschen fleißig? Hat jeder sein Auskommen? Und wenn jeder sein Auskommen hat, liegt er auch nicht der Allgemeinheit auf der Tasche. Da kommen also gewissermaßen persönlicher Erfolg und Gemeinwohl zur Deckung. Stimmt das? Ist Fleiß wirklich gut? Nicht leicht zu sagen. Drei Beispiele aus der Welt, in der wir leben. Das Kind übt fleißig Schlagzeug. Was sagen die Untermieter? Die Regierung kürzt fleißig die Rente. Was sagen die alten Leute? Arbeiter streiken fleißig für Lohn. Was sagen die Unternehmer? Daran merkt man, rationell hängt doch die Frage, ob ich den Fleiß wertschätze oder nicht, an der Güte des Zwecks, für den jemand fleißig ist. Nur wenn ich den Zweck gutheiße und billige, finde ich es auch in Ordnung, dass dieser Zweck mit Engagement, Fleiß und Leistungsbereitschaft vollführt wird. Wenn der Zweck eine Gemeinheit ist, lobt man doch nicht den Fleiß. In der Moral ist das Denken anders unterwegs. Während vernünftigerweise die Wertschätzung von Fleiß eine abhängige Variable des Zwecks ist, den ein Mensch vollführt, ist in der Moral Fleiß selbst so etwas wie der höchste Zweck. Als wollten sie sagen, wenn der befolgt wird, dieser Zweck, sei fleißig, wo immer du dich hingestellt siehst, dann wird alles gut und alles gelingt. Die wirklichen Zwecke in der Gesellschaft, die die Menschen an ihren verschiedenen Orten erfüllen, da als Politiker die Renten kürzen, da als alte Leute, die in der Krankenkasse stecken, dort als Schichtarbeiter, hier als Manager eines Unternehmens, das interessiert einen Menschen, der den Fleiß propagiert, nicht. Er steht auf dem Standpunkt, ob das alles gut wird, wie die Menschen auf ihren verschiedenen Positionen miteinander und gegeneinander arbeiten, hängt an einer alles entscheidenden Größe. Sind sie fleißig oder nicht? Stellt sich Fleiß ein, kommt jeder zu seinem und man gerät nicht in Konflikt. Das ist zunächst einmal sachlich betrachtet eine absurde Behauptung. Denn wenn mir das Publikum wenigstens in diesem elementaren Punkt folgt, dass es ein Gegensatz ist, in einem Unternehmen den Gewinn zu mehren und jeden Lohnempfänger deswegen als ärgerliche Kost zu bilanzieren und klein zu halten, dann liegt ein Gegensatz vor, der in diesen beiden Zwecken steckt. Da die Gewinnvermehrung, da der Lohn als Einkommen, von dem man leben muss. Wenn jetzt beide Figuren auf diesen beiden Positionen ihren Zweck mit Fleiß vollführen, kann daraus nicht ein harmonischer Erfolg für beide Seiten werden. Und es geben Moralisten auf ihre Weise eigentlich zu. Denn auch die, wenn sie in die große Welt schauen, entdecken, im Schatten der Konzernbilanzen, die ihre Gewinne verbuchen, gibt es die große Masse der sozial Schwachen. Die wissen, in dieser Welt, da herrscht nicht Gleichstand, wo alle Menschen, die auf ihrer Position engagiert arbeiten, zu einem Erfolg kommen, sodass sich keiner mit dem anderen über Kreuz kommt. Die wissen, die große Masse ist arm, und nehmen es auf ihre Brille merkwürdig verkehrt zur Kenntnis. Die sagen nämlich, dann hat's wohl bei der großen Masse an Fleiß gefehlt. Wenn die arbeitslos sind und bei Nokia in Bochum gekündigt werden, dann ist vielleicht ihr Fleiß im Verhältnis zu den Arbeitern in Rumänien nicht vom Feinsten. Und die Volksweisheit, die prägt das von Kindesbeinen an den Menschen ein mit dem Satz, ohne Fleiß kein Preis. Daran entscheidet sich alles im Leben. Ohne Fleiß kein Preis. Nehmen wir mal diesen Satz, ohne Fleiß kein Preis. Ich würde dem Satz eine Konzession machen und sagen, in dieser negativen Fassung, ohne Fleiß kein Preis. ist der Satz richtig. Er bedeutet nämlich, mal in anderen Worten ausgedrückt, ohne Anstrengung erreiche ich das Resultat nicht, das ich anstrebe. Also wer den Ausblick von einem schönen Berggipfel genießen will, der nimmt die Mühsal auf sich, hochzuklettern. Ohne diesen Fleiß des Anstiegs erreiche ich nicht diesen Preis, in die Landschaft zu blicken. Ohne nicht negativ stimmt der Satz. Aber der gemeinte Inhalt von dem Satz ist, mit Fleiß schaffe ich auch das Ergebnis. Und das ist eine Behauptung des Satzes, die im Kapitalismus jedenfalls für Millionen Menschen widerlegt ist. Die Millionen Arbeitslosen, die liegen nicht mangels Fleiß auf der Straße. Die liegen einfach deswegen auf der Straße, weil das Kapital sie aktuell nicht gebrauchen kann. Es ist Krise. Oder weil die Leute in Rumänien billiger Handys zusammenschrauben, als die Tarife in Bochum es erlauben. Man muss sogar sagen, der Fleiß ist in modernen Fabriken des Landes überhaupt keine wählbare Option. Das Wort Arbeitsmoral, das ist seit 40 Jahren in der Mottenkiste verschwunden. Das gab es mal in den ersten Tagen der Bundesrepublik, wo die Fabrikarbeit noch nicht mit einer modernen Maschinerie durchorganisiert war, wo es deswegen auf das Schnellermachen des Handwerkers ankam und ankommen konnte, aber in einer modernen Fabrikhalle von VW, wo die große Bandstraße den Takt der Handgriffe minutiös vorgibt, ist gar kein Raum dafür, dass ein Mensch mit Fleiß zusätzliches Engagement an den Tag legt. Das ist einfach ein Pflichtprogramm, das durch die Maschinerie vorgegeben ist und dem man nicht auskommt. Sodass das Fazit eigentlich dieses ist. Die Menschen, denen der Fleiß anempfohlen wird, als Königsweg zum Erfolg, machen die gegenteilige Erfahrung. Die große Masse kommt zu diesem Erfolg nicht, sodass für einen moralischen Menschen eine nächste Tugend sich anschließt und notwendig wird. Die Sparsamkeit. Die Sparsamkeit gibt nämlich zu, dass die Lebenslage der Menschen von Knappheit gesegnet ist, dass ihr Fleiß gar nicht dazu geführt hat, dass sie das Auskommen für ihr Leben verdient haben. Weil Fleiß nicht in das Ergebnis mündet, das Moralisten sich erwarten als Ergebnis des Fleißes. Jeder hat sein Auskommen, wenn er fleißig war. Ist Knappheit das für einen Moralisten zu bewältigende Problem? Und er empfiehlt auch dafür eine neue moralische Maxime und sagt, wer sparsam durchs Leben geht, geht auch gut durchs Leben. Sparsamkeit als nächste Tugend. Sparsamkeit, rationell betrachtet, hat zu ihrem Ausgangspunkt, dass die verfügbaren Mittel zu knapp sind, gemessen an dem Bedürfnis und Zweck, den ich mir setze. Wer also beispielsweise auf einer Berghütte einschneit und seine Bier- und Nudelvorräte werden knapp, weil die Gondeln einfach nicht mehr ins Tal fahren wollen, der muss eben die knapper werdenden Mittel strecken. Da ist sparsamer Umgang mit den knapper werdenden Mitteln ein Notnagel. Ein vorübergehender Engpass wird überwunden, weil man danach trachtet, bei nächster Gelegenheit, wenn die Gondel wieder ins Tal fährt, die Vorräte aufzustocken. Man müsste sich angesichts knapper Mittel um die Mehrung der Mittel bemühen, damit dieser Engpass eben nur vorübergehender Natur ist. Die Merkwürdigkeit, mit der wir es im Kapitalismus zu tun haben, ist, dass die Knappheit bei den Massen im Haushalt die Folge des Bemühens ist, mehr Mittel zu beschaffen. Das ist das Ergebnis davon, dass die Menschen Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus in die Fabrik marschieren, um Geld für sich und ihre Familie zu verdienen, und dann bilanzieren sie am Monatsende doch. Es reicht wieder hinten und vorne nicht. Bei Millionen sogar in der bürgerlichen Öffentlichkeit selbst eingeräumt. So weit, dass man zugibt, wenn nicht langsam einmal ein Mindestlohn gesetzlich verbindlich gemacht wird, können Millionen von dem Geld, das sie für volle Arbeit verdienen, nicht leben mit ihren Familien. Da ist offenbar die Knappheit das Resultat des kapitalistischen Bemühens der Massen um zureichende Mittel. Und es ist kein Wunder, warum es so ist. Jede Mark weniger Lohn ist ein Segen für das Wachstum. Und genau so schäbig wird die Ernährung und die Einkommenslage der meisten Menschen in diesem Land behandelt. Dem stellen sich die Menschen, die dieser moralischen Empfehlung folgen. Sparsamkeit muss man walten lassen. Nie so, dass sie einmal dem Grund dieser Knappheit folgen, sondern die stellen sich auf den Standpunkt, sie wollen das Problem bewältigen, eben durch Sparen, sodass sich fragt, wie geht eigentlich Sparen? Meine erste Antwort wäre, erst einmal geht das gar nicht. Wer seinen Haushalt bilanziert, daheim in der Familie, muss zugeben, da gibt es ein paar Posten, an denen kann man beim besten Willen zur Knausrigkeit einfach nicht sparen. Die Miete gehört dazu, die Steuern, Strom, Gas, Wasser, eben Notwendigkeiten, ohne die man nicht auskommt bei seiner Lebensführung und die einem Preisdiktat unterliegen, durch Staat oder Geschäftsleute. Wenn man sparen möchte, werden viele Menschen mit der Erfahrung vertraut gemacht, dass man sich Sparen leisten können muss. Sparen ist teuer. Wer zum Beispiel die gestiegenen Ölpreise nicht mehr bezahlen kann, der will die Heizkosten senken. Der muss Geld in die Hand nehmen, um Thermopenfenster in sein Haus einzusetzen. Wer die Benzinpreise nicht mehr bezahlen kann, der muss Geld für ein neues Auto auf den Tisch legen, das spritsparend fährt. Man muss Mittel verfügbar haben, um mit knappen Mitteln besser auskommen zu können. Ein kleiner Widerspruch, weil nämlich diese gediegene Art der Sparsamkeit, neues spritsparendes Auto, Thermopenfenster, die die Heizkosten senken, weil diese gediegene Art des Sparens die Verfügung über die Mittel voraussetzt, wegen deren Fehlen man überhaupt auf die Sparsamkeit verfallen war. Und deswegen ist es für die allermeisten Menschen in dieser Welt so, dass ihre Art der Sparsamkeit in nichts anderem besteht, als sich in Verzicht zu üben. Man schaut am Wochenende in die Beilagen, um auf Schnäppchenjagd zu gehen bei Billiganbietern Aldi oder Lidl und opfert Zeit und Geld, um an billige Angebote zu kommen. Das Merkwürdige ist nur, wenn man mit solchen Leuten einmal ins Gespräch kommt, die empfinden diesen Sparzwang, der ihnen durch die Lage aufgenötigt ist, in die sie durch ihre Lohnkalkulation gebracht werden, in der Regel gar nicht als Zwang, sondern als ein Reich der Freiheit, weil sie ja immerhin im Unterschied zum Fleiß, wo ihnen womöglich der Fabrikherr ein Pensum vorgibt, beim Sparen die Freiheit walten lassen können, zwischen Alternativen des Verzichts zu wählen. Man schaut bei Aldi vorbei, man schaut bei Lidl vorbei und man geht in den Supermarkt zum Realkauf und guckt das Tchibo-Regal an. Jetzt hat man drei Billigheimer, zwischen denen man vergleichen und sich entscheiden kann. Und die Menschen kommen zu dem Schluss, nicht der Zwang zum Sparen ist das Schlechte, sondern die Freiheit entscheiden zu können, das Gute. Diese merkwürdige Verkehrung, die hat sogar dazu geführt, bis in die heutigen Tage, dass es ein Institut gibt, eine feststehende Einrichtung, mit der Menschen, die dem Zwang zur Sparsamkeit unterliegen, in die Warenwelt gucken. Ich meine den Preis-Leistungs-Vergleich. Menschen schaffen es, mit dem Preis-Leistungs-Vergleich, der durch Illustrierten bedient wird, einen Nachteil in einen Vorteil zu verwandeln. Ein Beispiel. Man kann für, sagen wir einmal, 5.000 Euro eine perfekte Stereoanlage erwerben. Im Preis-Leistungs-Vergleich sieht die schlecht aus. Man könnte für 300 Euro eine andere Stereoanlage erwerben, bei der mehr der Klirrfaktor besticht, aber der Preis angenehm ins Auge sticht und die schneidet gut ab. Was ist die Dummheit dieses Vergleichs? Man macht einen guten Gebrauchswert der hochwertigen Anlage dadurch zu einem insgesamt schlechten, dass man den unangenehmen Preis in eine Reihe mit den Gebrauchswerten stellt und sagt, das ist neben den Gebrauchswerteigenschaften das letzte Merkmal dieser Anlage, das in die Summation der Vor- und Nachteile einbezogen werden muss. Und mit derselben Übung macht man aus einer Anlage, die, wie gesagt, hauptsächlich durch ihren Clear-Faktor auf sich aufmerksam macht, eine gute Anlage, weil neben die schlechten Gebrauchswerte ein für den Betrachter schöner Preis hinzuaddiert wird. Und jetzt vergleicht man. In Wirklichkeit ist aber die Frage, wie viel Dezibel eine Anlage hat, wie viel Watt sie bringt und der Preis einer Anlage überhaupt nichts Vergleichbares, das sich in irgendeiner Hinsicht addieren ließe. Insofern wird auch gar nicht das verglichen, Anlage A und Anlage B, sondern in Wirklichkeit wird der Preis verglichen mit dem eigenen Geldbeutel. Ja, da ist die Anlage für 300 Euro eine erschwingliche Sache und die für 5.000 Euro unerschwinglich. Nur hat man sich diesen misslichen Umstand mit dem Preis-Leistungs-Vergleich schön geredet, indem man sagt, die Kaufentscheidung, zu der mich mein Geldbeutel zwingt, ist vom Ergebnis her betrachtet eine optimale Entscheidung, weil sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der wahren Welt zu seinem eigenen macht. Fleiß garantiert nicht den Erfolg, sondern mündet in knappe Mittel. Sparsamkeit ist kein vorübergehender Notnagel, der aus der Knappheit herausführt und Besserung in Aussicht stellt, sondern wird ein mehr oder weniger lebenslanger Verzicht, sodass Moralisten neben den Fleiß und die Sparsamkeit eine dritte Tugend stellen, die ich hier nur der logischen Abfolge wegen erwähnen will und der Zeit wegen nicht in extenso behandeln möchte, die Bescheidenheit. Wenn Fleiß den Erfolg nicht garantiert und die Sparsamkeit die Lage fehlender Mittel nicht überwindet, dann ist in der Bescheidenheit der logisch konsequente Übergang der, dann muss man die Messlatte beim Wollen tiefer hängen. Denn dann passen die knappen Mittel ja schon wieder zu dem, was man will, wenn man weniger will. Insofern ist die Bescheidenheit eine Tugend, die die Erfüllung der menschlichen Interessen dadurch verspricht, dass man sein Bedürfnis zurücknimmt. Natürlich sind die Interessen der Menschen jetzt nicht erloschen, sondern sie kommen ja nur auf diese Tugend der Bescheidenheit, weil sie der Auffassung sind, dass man mit ihr harmonisch, gut gelaunt durchs Leben kommt. Insofern ist es konsequent, dass an die Bescheidenheit immer eine Berechnung angehängt wird. Man fragt sich zum Beispiel als Angestellter, wird mein bescheidenes Auftreten vom Chef honoriert? Man erwartet wegen der Zurücknahme seiner Ansprüche eine besonders gediegene Bedienung derselben. Oder umgekehrt, im Falle, dass Leute rausgeworfen werden, führen Arbeiter die Beschwerde, wir haben jahrelang Lohnbescheidenheit geübt und jetzt wird's uns nicht honoriert und gedankt. Der Betrieb macht dicht und wandert ab. Da merkt man die Kalkulation der Moralisten. Sie sind der Auffassung, wenn man sich und sein Wollen klein macht und zurücknimmt, dann geht in Erfüllung, was man sich wünscht, die Bedienung des Interesses. Insofern ist immer bei der Bescheidenheit die Heuchelei am Werk und deswegen ist die Bescheidenheit auch unter bürgerlichen Menschen ganz oft Zielscheibe des Spotts. Das ist schon bei Kindergedichten so. Bescheidenheit, Bescheidenheit, verlass mich nicht bei Tische und gib, dass ich zur rechten Zeit das größte Stück erwische. So ist das. Die Berechnung wohnt dieser Kategorie inne. Thank you. Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit will ich in zwei Teile zerlegen, weil sie auch mit einem doppelten Gesicht auftritt. Die Ehrlichkeit in einer praktischen Hinsicht meint, wenn sie eingefordert wird, halte dich an die gültigen Gesetze und Gebote, betrüge nicht. Und Menschen, die in diesem Sinne praktische Ehrlichkeit einfordern, die haben die gesellschaftlichen Praktiken im Blick, die wir alle kennen. Da gibt es Arbeiter, die gehen schwarz arbeiten, weil sie von ihrem normalen Lohn nicht leben können und an der Steuer vorbei ihr Einkommen aufbessern wollen. Es gibt Leute, die machen einmal im Jahr eine kreative Steuererklärung, weil sie den Fiskus um ein paar Peseten betrügen möchten. Schraubt man seine Werbungskosten hoch, ist einmal um den Globus gefahren, um das Kilometergeld aufzupumpen und so fort. Das sind praktische Fälle, wo gegen Gesetze und Gebote verstoßen wird, weil diese Menschen den Staat, seinen Zugriff auf den Geldbeutel als Schaden wahrnehmen und erfahren. So etwas gibt es. Nur bedenken Moralisten diesen Tatbestand wieder denkbar verkehrt. Die sind nämlich der Auffassung, dass die auf diese Weise unehrlich sind, die Leute. Das produziert den Schaden in der Welt, unter dem wir alle laborieren. Würden sie alle ehrlich sein, stünde alles zum Besten. Der Moralist meint also, die Lüge ist der Grund des Schadens. Die Wirklichkeit ist, dass der Schaden der Grund der Lüge ist. Nur weil diese von mir zitierten praktischen Fälle unehrlichen Verhaltens im Staat und seinem Zugriff den Schaden gewahren, der nimmt mir meinen verdienten Lohn wieder weg über die Steuer. Deswegen greife ich zu der Lüge. Eigentlich arbeite ich gar nicht. Ich mache schwarz. Weil also die Leute in Gegensätzen stehen, in denen sie schädliche Folgen zu tragen haben, versuchen sie unter Zuhilfenahme einer Lüge den Schaden von sich abzuwenden oder auch einen Vorteil zu Lasten Dritter mit Hilfe einer Lüge durchzusetzen. So ist das im bürgerlichen Leben. Aber Moralisten vertauschen die Reihenfolge. Die meinen, aus der Lüge kommt der Schaden. Meine Behauptung war, aus dem Schaden ist die Lüge die Folge. Und wie sehr Moralisten in ihrem Urteil Unrecht haben, kann man ihren eigenen gedanklichen Fortsetzungen entnehmen. Die meinen ja, wenn sich alle ehrlich aufführen, dann hat man was vom Leben. Aber sie sind dieselben Leute, die den Sinnspruch den Kindern schon mitgeben, ehrlich währt am längsten und Lügen haben kurze Beine. Was ist denn da für ein Vorteil versprochen, wenn man ehrlich ist? Gar keiner. Versprochen ist nur die Vermeidung eines Nachteils, den der erleidet, der lügt oder betrügt, sich dummerweise erwischen lässt und deswegen kurze Beine hat und ins Gefängnis wandert. Der Vorteil, den man aus der Ehrlichkeit verspricht, ist also gar kein positiver, sondern lediglich die Vermeidung eines Nachteils, den der zu gewärtigen hat, der beim Lügen oder Betrügen erwischt wird. Ehrlichkeit ist in dieser Welt, selbst nach der Verlautbarung der Moralisten, nicht die Erfolgsstrategie, als die es verkauft wird. Und die Arbeitslosen, die vielen Ehrlichen, die könnten ein Lied davon singen. Die sind einfach deswegen gekündigt, weil keiner von ihnen jetzt rentablen Gebrauch machen kann. Und nicht, weil sie unehrlich waren und in die Betriebskasse gelangt haben. Dazu haben die meisten ohnehin keine Durchgriffsmöglichkeiten. Also an der Ehrlichkeit ist das sicher nicht gescheitert. Die zweite Hälfte der Ehrlichkeit bezieht sich auf die Ehrlichkeit in einem theoretischen Sinne. Und da meinen Moralisten, wenn sie andere ermuntern, sei ehrlich. Sprich deine Auffassung offen aus. Verheimliche sie nicht. Offenbare dein Innerstes, was dich in deinem Kopf umtreibt, deine Gedanken. Offenbare sie offen und ehrlich. Ich persönlich bin kein Anhänger der Lüge. Hab aber mit der Ehrlichkeit eigentlich nie gute Erfahrungen gemacht. Ja, ihr lacht. Vielleicht gleichen sich da die Lebenswege. Das ging schon in der Kindheit los. Wenn man vom Fußball nach Hause kommt, sagt die Mutter, hast du geraucht? Sei ehrlich. Naja, erste Option ist ja. Zack, hat man eine hängen. Zweite Option ist nein. Zack, hat man eine hängen mit dem Zusatz, auch noch lügen. Was ist da besser? Schwer zu sagen, oder? Das hat sich fortgesetzt, so in gereifterem Alter als junger Student. Man sitzt in einem Universitätsseminar der Politologie und erfährt dies und jenes über die Demokratie. Dann stehe ich auf und sage ehrlich, für mich ist Demokratie kein erstrebenswertes Lebensmittel, sondern eine Herrschaftsform, die ich zutiefst ablehne. Ich habe nie erlebt, dass ein Professor oder Student sagt, Hut ab. Ehrlich ist der Mann. Die haben mir immer die rote Karte gezeigt. Die haben nicht mal das Rückgrat zu sagen, das teilen wir nicht. Aber dass du das ehrlich sagst, ist klasse. Man kriegt die rote Karte gezeigt. Und geht mal so euren Lebensalltag durch, ob sich das nicht in den anderen Sparten des bürgerlichen Alltagslebens genauso wiederfindet. Wer geht denn schon zu seinem Chef und sagt, guten Morgen, ich habe gestern auf meinen Lohnstreifen geguckt und muss sagen, dieser Lohn erinnert mich an Ausbeutung. Das traut sich auch keiner, weil er genau weiß, diese Ehrlichkeit wird ihm gar nicht honoriert. Daran merkt man, die Forderung, ehrlich zu sein, zeugt gar nicht davon, dass man vor dem geäußerten Gedanken Respekt hat und ihn begutachtet und auf seine Stimmigkeit prüft. Die Forderung nach Ehrlichkeit will was anderes, als den Gedanken deswegen zu erfahren, um ihn auf seine Stimmigkeit prüfen zu können. Da gerät man in einen Gedankenaustausch, der darf auch streitig sein. Die Forderung nach Ehrlichkeit will, dass ein Mensch sein Inneres seine Gedanken, die unter der Schädeldecke verborgen sind, nach außen dargeboten, offengelegt werden, damit die andere Instanz, die das fordert, sie auf Abweichung prüfen kann. Deswegen ist das Attribut, das zu ehrlich immerhin zugestellt wird, offen. Sei offen und ehrlich. Zeig, was dich im Inneren bewegt. Halt nicht damit hinter dem Berg. Leg es vor, damit ich prüfen kann, ob das in Ordnung geht oder als Abweichung verboten, sanktioniert, getadelt gehört. Und da wissen auch bürgerliche Menschen, wenn jemand unter dem Druck einer Sanktion aufgefordert wird, sei ehrlich, hält er womöglich mit seinem wirklichen Gedankengut hinter dem Berg. Also wenn einer mal wieder zur Arbeit zu spät kommt und zum 17. Mal die Ausrede bemüht, ich bin im Stau stecken geblieben, obwohl er doch die Nacht davor wieder nur gesoffen hat, wie immer. Dann wird ein Chef vielleicht auf Granit beißen, der sagt, Meier, jetzt seien Sie ehrlich. Weil das Offenlegen des Gedankens den Menschen fürchten lässt, dass die Sanktion folgt. Wieder gesoffen, das gehört jetzt abgemahnt. Man merkt aber vielleicht eine interessante mitmenschliche Regung, aus der was hervorgeht. Wenn dieser Chef und sein Angestellter eine gewisse Vertrautheit haben, dann kann derselbe Chef zu seinem Meier am Spind sagen, jetzt mal von Mensch zu Mensch, Meier. Man redet nicht mehr von Führung zu Untergebenen. Man redet von Mensch zu Mensch. Jetzt mal von Mensch zu Mensch, Meier. Das war doch wieder der Suff, oder? Und nicht der Stau. Was sagt der Mann? Der sagt, jetzt, wo du der Sanktionsdrohung nicht unterliegst, jetzt kannst du es doch mal offenlegen. Dann weiß der Chef, wo der Hase langläuft. Das ist also die Forderung nach Ehrlichkeit. Nicht der Respekt vor dem geäußerten Gedanken, sondern die Forderung nach der Offenlegung des im innersten Stübchen des Menschen, im Hirnstübchen befindlichen geistigen Gutes, zwecks Sondierung. Wo liegen Abweichungen vor, die nicht hinnehmbar sind? Wo muss eingeschritten werden? Dass ich kein Freund der Lüge bin, wie ich gesagt habe, bedarf vielleicht noch einer Erläuterung. Nämlich dieser. Wie kritisiert man eigentlich das Lügen rationell? Dass ich die Frage so aufwerfe, rührt daher, dass ich unter den bürgerlich gesonnenen Mitmenschen nur eine verlogene Kritik an der Lüge kennengelernt habe. Die bürgerlichen Menschen sagen zur Lüge, das ist deswegen schlimm und kritikabel, weil es ein Verstoß gegen die Wahrhaftigkeit ist. Das ist unehrlich und damit ist ihre Kritik fertig. Es ist ein Verstoß gegen die Wahrhaftigkeit, die Lüge. Und sie wissen das zu untermauern mit dem Seufzer, wenn das alle täten. Tun sie es denn nicht alle? Sie tun es alle und lügen sich die Hucke voll, meistens mit guten Gründen, moralischen. Jeder, der die Steuer bescheißt, weiß einen guten rechtfertigenden Grund. Das Steuerrecht ist nämlich ungerecht. Jeder, der daheim einen Seitensprung riskiert und hinterher seiner Frau oder die Frau dem Mann die Hucke voll lügt, Arbeitsessen und so, weiß einen guten Grund, warum er nicht die Wahrheit sagt. Man möchte ja seinen Partner nicht verletzen. Der logische Fehler der Kritik des bürgerlichen Denkens, zu sagen, die Lüge ist deswegen kritikabel, weil sie gegen die Wahrhaftigkeit verstößt, liegt in Folgendem. Der Lügner wollte mit der Lüge einen Vorteil für sein Interesse sicherstellen. Nicht Wahrhaftigkeit wollte er als höchstes Ziel. Hätte er nämlich die als höchstes Ziel, dann hätte er gar nicht zur Lüge gegriffen. Und da setzt meine Kritik ein. Das ist die wirkliche Kritik an der Lüge. Sie ist kein Instrument des Interesses, obwohl sie immer dafür genommen wird. Was ist eine Lüge? Eine Lüge ist erstens eine falsche Aussage. Aber sie ist mehr als eine falsche Aussage. Eine Lüge ist nämlich beim Subjekt, das lügt, auch noch das Wissen um die Falschheit der Aussage. Einem solchen Menschen muss ich nicht sagen, das, was du sagst, stimmt nicht. Aber eines muss ich ihm sagen. Du lügst doch nur deswegen, weil du meinst, das ist ein Mittel, dein Interesse sicher zu machen. Und dagegen sage ich dir, welch ein Irrtum. Dadurch, dass man ein Interesse verbirgt durch die Lüge, es kaschiert, verschafft man ihm keine Geltung. Sonst müsste man es ja auch nicht unter dem Deckel halten mit der Lüge. Altruismus. Fünfte Tugend in meinem Reigen ist der Altruismus oder auch die Nächstenliebe. Und dieser Altruismus versteht sich unter Moralisten als das positive Gegenstück zum Egoismus. Man soll nicht an das Ego denken, sondern dem anderen dienen. Und das haben die meisten sicher aus der Schule noch in Erinnerung, in seinen philosophischen Fassungen von Kant. Der kategorische Imperativ kann gelehrt aufgesagt werden, dann heißt er etwa, man soll den anderen nie als bloßes Mittel nehmen, sondern immer auch als Zweck achten. Oder in der volkstümlichen Fassung, was du nicht willst, dass man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Altruismus, an den anderen denken, ist in der Moral der Königsweg zu Erfolg und Harmonie unter den Menschen und ein Plädoyer gegen den bösen Egoismus. Der Egoismus ist, um mal an diesem Punkt in die Kritik des Altruismus einzusteigen, eine verkehrte Auffassung darüber, warum Menschen im Gegensatz zueinander geraten. Überhaupt ein Interesse zu haben, ich, Ego, gibt für sich nie einen Grund dafür her, dass ich damit einen anderen Menschen beschädige. Wenn so etwas auftritt, muss das am Inhalt des Interesses liegen, aber nicht daran, dass ich als Ego eines habe. In einer Wohngemeinschaft, wenn wir ein Frühstücksei kochen und ich will eines, und du willst eines, dann machen wir zwei. Jeder hat für sich ein Ei in den Topf gelegt. Wenn jetzt diese beiden Parteien am Frühstückstisch einander gegenüber sitzen und Anhänger des Altruismus sind, dann müssten sie folgende Übung vollbringen. Ich gebe dir mein Ei und du gibst mir dein Ei. Dann wäre alles gerade wie zuvor. Dann hätte man das auch lassen können. Obwohl es diese Absurdität ist, die der Altruismus verlangt. Überhaupt muss man sagen, ist die positive Forderung des Altruismus gezeichnet von dem, was er selbst für das Böse nimmt. Wenn nämlich gesagt wird, denk nicht an dein Ego, das ist schlecht, denk an den Alter und gib ihm, dann muss man doch zugeben, dass der Alter, der andere, auch ein Ego ist. Wieso ist denn die Bedienung des Nutzens des anderen Ego besser oder unschädlicher als die Bedienung von meinem Ego? Da passt ja kein Stein auf den anderen. Noch eine andere Weise, die in dem kategorischen Imperativ auftritt, an der man merken kann, das stimmt nicht. Kant sagt, nie den anderen nur als Mittel, immer auch als Zweck denken. In der modernen Fassung, man soll andere Menschen nicht zum Objekt machen. Wenn irgendwo eine leicht bekleidete Frau auf einer Litfaßsäule erscheint, dann seufzen die Leute, da wird die Frau zum Lustobjekt degradiert. Und mit Objekt ist schon die Kritik genannt, auf die es ankommt. Objekt sein, zum Objekt machen, gilt als das Böse. Das ist einfach verkehrt. Ich jetzt in diesen Minuten mache das Publikum zum Objekt meiner Ansprache und bitte, die geäußerten Gedanken zu prüfen, gegebenenfalls zu kritisieren. Umgekehrt macht das Publikum mich soeben zum Objekt seiner Überprüfungen. Stimmt das, stimmt es nicht? Und wenn gleich jemand gegen mich einen Einwand erhebt und ein Fehler aufgedeckt ist, dann wäre ich Objekt einer Kritik gewesen und es wäre gar nicht schlecht, wenn ein Fehler unterlaufen wäre und er würde ausgeräumt, dann geht man doch mit leichterem Gepäck nach Hause. Andere Menschen zum Objekt machen, auch in der Frage der Liebe, ist doch nichts Schlimmes. Wenn die Geschlechter einander lieben, egal ob gleichgeschlechtlich oder nicht, dann macht der eine den anderen zum Objekt seiner Lust. Ich werde umgekehrt das Objekt seiner Lust. Und wenn das beide wollen, dann fühlen die sich in der Objektrolle sehr wohl. Dass es überhaupt ein Übel geben kann, liegt nie an der logischen Rolle, Objekt zu sein, sondern es liegt an dem Inhalt der Tätigkeit, wofür man Objekt wird. Ja, wenn man in der Schule das Objekt der Prügellust seines Lehrers wird, dann ist die Objektrolle schlecht. Wenn man in der Objektrolle steckt, dass man von seinem Gegenüber geliebt wird, dann ist die Objektrolle was Feines. Zu sagen, Objekt schlecht, verwechselt eine logische Kategorie mit einer moralischen. Wenn ich den Egoismus Vorwurf kritisiert habe, heißt es umgekehrt nicht, dass ich für Egoismus plädiert haben wollte. Am Egoismus der Menschen in dieser Welt scheint nämlich sowas wie ein falscher Materialismus auf. Solange diese Menschen sich in Gegensätzen bewegen, was ich meine, ist das. Denkt mal an das familiäre Miteinander von Mann und Frau und von mir aus auch noch Kind. Wenn die Menschen unter dem Regime der Marktwirtschaft eine Familie gründen, dann ist für das Gros das knappe Budget aufgrund des Einkommens sichere Sache. Das ist ihnen von außen aufgenötigt. Dafür können sie nicht. So ist es in dieser Welt. Man muss sich nach der Decke strecken. Sich in dieser Beschränkung, die einem aufgenötigt ist durch den kapitalistischen Laden, auf den Standpunkt zu stellen, ich denke an mich, wird zu einer schäbigen Verhaltensweise, weil jetzt mein Vorteil nur noch zu einem Nachteil des anderen geraten kann, dem ich nehme, was ich für mich beanspruche. Materialismus im wirklichen Sinn ist es nicht. Sich als Egoist mit den Schranken, die einem der Kapitalismus aufnötigt bei den Mitteln, zu arrangieren und unter dem Regime der Schranken für sich das Beste rauszukämpfen, das geht immer notwendig gegen die anderen. Materialismus wäre, die Schranken nicht mehr zu akzeptieren, sie zu kritisieren und wenn es geht, zu beseitigen, die für die Mittellage, die prekäre, verantwortlich sind. Das wäre Materialismus. Zur letzten Abteilung, die Höflichkeit. Die Höflichkeit nimmt unter allen Tugenden eine Sonderstellung ein, weil sie methodischer Art ist. Was meine ich damit? Nehmen wir mal die Höflichkeitsform, die unter Bürgern üblich ist, das Grüßen. Wenn ein Kind seinen Nachbarn nicht grüßt, dann weiß man, in der Regel stehen wir dann kurz vor dem Weltuntergang, obwohl kein wirklicher materieller Schaden entstanden ist. Wenn der Chef morgens ins Büro stürzt und seinen Angestellten nicht grüßt, dann weiß jeder, heute ist dicke Luft. Wenn der Angestellte umgekehrt seinen Chef nicht grüßt, dann weiß man, gleich ist die Luft hier noch dicker. Wo liegt das Gewicht, das die Menschen diesen Höflichkeitsritualen beilegen? Warum ist es für sie so wichtig, obwohl sich Wohl und Wehe daran eigentlich nicht entscheidet? Weil die Höflichkeit für diese Menschen signalisiert, ob und wie sehr das Gegenüber den Regeln des Anstands, den moralischen Prinzipien entspricht, also sich in seinem Egoismus mäßigt und den anderen als Gleichberechtigten anerkennt. Das wollen Sie an den Grußritualen der Höflichkeit ablesen. Ist der andere dazu gestimmt und bereit, die Unvereinbarkeit der Interessen als Vereinbarkeit zu nehmen? Ist er bereit, sein Gegenüber als gleichberechtigt zu akzeptieren oder putzt er das runter? Deswegen muss die Anerkennung auch eine Form finden. Beim Grüßen muss man siezen. Und in dieser Grußformel begegnen sich Menschen, die materiell und wirtschaftlich gesehen auf ganz unterschiedlichen bis gegensätzlichen Positionen stehen, als formell gleicher. Der Angestellte muss vielleicht bei Schlecker auf einer 400-Euro-Basis schuften. Der Eigentümer der Firma mehrt den Gewinn seines Unternehmens mit solchen schlecht bezahlten Kräften. Aber wenn die sich im Pausenraum begegnen, sagt einer zum anderen Sie, da begegnen sie sich, wie wenn sie das Gleiche, gleichwertig wären, obwohl der Wert, den sie im wirklichen Sinn auf ihre Seite bringen, von höchst unterschiedlicher Größe ist und sogar im Gegensatz steht. Der Wert von Schlecker ist umso größer, je kleiner der Wert des anderen, den er heimträgt. Es ist im Bereich der Höflichkeit also angesagt, dass die Menschen sich als formell Gleiche respektieren und damit deutlich machen. Sie akzeptieren das Gegeneinander der Interessen so, wie wenn es von einer Vereinbarkeit gesegnet wäre. Man schlägt keinen Krawall. Das zieht sich, diese Form der Höflichkeit, nicht nur durch das ganze wirtschaftliche und politische Leben. Das zieht sich, wie all die moralischen Tugenden, von denen wir jetzt ein Stück weit gehandelt haben, auch in die Privatsphäre hinein. Da kann man, erinnert euch mal an Verwandtenbesuche, sehr viel falsch machen an der Front der Höflichkeit. Zum Beispiel bei den Tischsitten. Es gibt ja eigentlich keine Regung im bürgerlichen Miteinander, die von dieser Begutachtung freigestellt wird. Auch bei Tisch muss man Höflichkeitsrituale einhalten. Also wenn der Besuch beispielsweise anrückt und wieder so viel Sitzfleisch beweist, dass irgendwann die Hausfrau nicht umhinkommt, Schnittchen zu machen, denn langsam knurrt der Magen. Dann werden eben die Kanapés aufgetragen. Jetzt kann der gute Gast viele Fehler machen. Der erste wäre, er isst gar nichts. Das wäre eine Beleidigung der Köchin. Die sagt deswegen auch, jetzt probiert mal wenigstens anstandshalber. Die sagt, das Kanapé aufzufressen, das ist eine Reverenz gegenüber dem anderen, der es gemacht hat, eine Regel, die der Anstand gebietet, die man zu befolgen hat. Das kann man leicht missverstehen. Nämlich dahingehend, dass man jetzt alles verputzt. Das ist auch nicht recht. Jetzt steht man da als blöder Gierlapp. Man muss, und langsam schleift sich das ja ein im Laufe der Jahre, man wird ja auch an Erfahrung reicher, wenn auch nicht klüger, ein letztes Kanapé muss liegen bleiben, damit die Gastgeberin sagen kann, diesen Anstandshappen müsst ihr jetzt nicht liegen lassen. Und dann ist der erst zum Abschluss freigegeben. Diesem Krampf, ich nenne es mal Krampf, messen die moralischen Menschen auch noch eine Höchstleistung zu. Die meinen nämlich nicht nur, dass sich dieser Krampf gehört, da dass es eine Regel ist, der man folgen muss, sondern die behaupten auch noch als Lebensmaxime, dass wer sich an diese Regel hält, gut durchs Leben kommt. Mit dem Hute in der Hand kommt man gut durchs ganze Land. So singen schon die Alten. Stimmt es eigentlich? Nehmen wir wieder ein Beispiel aus dem Alltagsleben. Der Chef zitiert seinen Angestellten ins Büro und sagt, Meier, käme Ihnen eine Überstunde sehr ungelegen. Das ist eine höfliche Ansprache, weil der Chef legt ja eine Entscheidung, die er eigentlich schon getroffen hat, dem Meier eine Überstunde aufzudrücken, so vor, wie wenn er es in dessen Ermessen legen würde. Käme Ihnen eine Überstunde sehr ungelegen. Da merkt man, der Chef wählt die Höflichkeitsform, weil sie ein Schmiermittel ist für die Durchsetzung einer Entscheidung, die auch ganz gut ohne diese Höflichkeitsform auskäme. Ein Schmiermittel ist sie aber, weil jeder Angestellte sich in der Einbildung gefällt, er sei nicht bloß der Knecht eines Vorgesetzten, der Dienstanweisungen folgt, sondern ein freier und gleicher Mitarbeiter, der nach eigenem Willen und Ermessen mitentscheidet. Diese Einbildung wird hofiert und insofern ist die Höflichkeit in den modernen Betrieben ein Schmiermittel zur Durchsetzung von Entscheidungen, die auf die Höflichkeit nie angewiesen wären. Das wirkliche Mittel zur Durchsetzung der Entscheidung ist einfach die ökonomische Macht. Jemand, der den Anweisungen des Chefs nicht Folge leistet, bekommt eine Abmahnung, im Extremfall die Kündigung. Und auch hier kann man jetzt die Probe aufs Exempel machen. Drehen wir doch alles einmal um. Der Angestellte geht in das Büro seines Chefs und imitiert seinen Vorgesetzten. Käme Ihnen eine Lohnerhöhung sehr ungelegen? Das ist formvollendet die Kopie der Anfrage des Chefs. Sehr höflich. Und jeder weiß, das ist nicht durchschlagend. Weil die Höflichkeit fehlende Mittel nicht ersetzen kann, bestenfalls vorhandene Mittel untermalen kann. Kommen wir also mal an dieser Stelle zu einem Schluss. Warum ist die Moral und die großen moralischen Werte nichts wert? Die moralischen Urteile und Werte sind deswegen nichts wert, weil sie nie ein objektives Urteil über die Welt fällen, in der die Menschen ihre Gegensätze und Schädigungen erleben. Bei der Finanzkrise fragt kein moralischer Mensch, warum ist das in dieser Wirtschaft notwendig, sondern er weiß, das kommt vom schlechten Benehmen der Manager der Finanzindustrie. Die waren zu gierig. Bei der Arbeitslosigkeit will kein Mensch den Grund wissen, warum gehört zu einem wachsenden kapitalistischen Reichtum eine Vermehrung der Armut in Gestalt von immer mehr Arbeitslosen. Eher lassen sich die Menschen einleuchten, ja, wenn die Menschen faul sind und zu hohe Ansprüche haben ans Lohnniveau, müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie arbeitslos sind. In allen Fällen wird die Schädigung, die aus dem Konstruktionsprinzip dieser Ordnung erwächst, dem unartigen Benehmen der Insassen der Ordnung zur Last gelegt. Genauer gesagt, den anderen. Man selbst spricht sich als Moralist in der Regel von solcher Säumigkeit frei. Ja. Das wäre gewissermaßen eine Zusammenfassung der theoretischen Verfehlung der Moral. Ich will aber noch einen letzten Schlusspunkt anfügen, der deutlich macht, wie sehr die Moral das Gegenteil von dem ist, was Moralisten über sie behaupten. Moralisten meinen nämlich, wenn sich alle Menschen an die Moral halten, dann herrscht Eintracht, dann ist Schluss mit dem Streit. Dagegen möchte ich als Abschlussbemerkung behaupten, Moralisten schaffen es, zum Liebhaber der Gewalt zu werden. Moralisten entdecken um sich herum täglich wirklich angeblich unmoralische Menschen. Und dann verlangen sie etwa mit Blick auf Singles, die die Ehe nicht eingehen wollen und keine Kinder zeugen wollen, eine Singlesteuer. Der Staat muss hier sanktionierend eingreifen. Wenn sie einen entdecken in ihrer Krankenkasse, der raucht, verlangen sie den Beitrag für Raucher erhöhen. Geht alles auf meine Kosten. Wenn ein Zumwinkel die Steuer bescheißt, verlangen sie natürlich Knast für Zumwinkel. Obwohl, was der dann verbüßt an Haftstrafe oder was der an vielleicht hinterzogenen Steuern zurückgeben muss, kein einziges Haushaltsbudget eines Hartz-IV-Empfängers je aufbessert. Und wenn Moralisten der Auffassung werden, andere Menschen um sie herum handeln nicht nur böse, sondern sind böse, dann schreien sie auf zur Gewalt. Wer auf den Standpunkt verfällt, die hier ansässigen Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze und den Wohnraum und die Frauen weg. Dieses Gesocks von Parasiten ist die Unehrlichkeit in Person. Dann muss man sie aus dem Land prügeln und es wird gemacht. Volksfeste sind deswegen Höhepunkte solcher moralischen Gesinnung und schreiten dort auch praktisch zur Tat und prügeln Ausländer raus. Moral ist also nicht, wofür sie gehalten wird, eine Vermeidung von Gewalt. Sie gibt sich in diesem letzten Punkt als eine neue Quelle von Gewalt zu erkennen, die noch hinzutritt zu der Gewalt, die es mit dem Staat und seinem Recht in dieser Gesellschaft längst gibt. Insofern sind Moralisten anstrengende Menschen. Die erzählen täglich etwas Neues, aber immer dasselbe. Nämlich die länger werdende Fahndungsliste von Unanständigen. Gestern habe ich den Rasen gemäht, heute wirft der Nachbar seine Kippe dahin. Auf diese Weise werden arme Leute nie glücklich, sondern höchstens unausstehlich. Und davon möchte ich abraten. Das war für heute Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. In der heutigen Ausgabe mit einem hübschen kleinen Agitationsvortrag von Rolf Röhrig. Über die Moral und ihre Werte. Im ersten Drittel der Sendung gab es dazu Allgemeines über die Moral. Danach wurden haarklein zergliedert der Fleiß, die Sparsamkeit, die Bescheidenheit, die Ehrlichkeit, der Altruismus und schließlich die Höflichkeit. Klar geworden sein dürfte doch, dass in der bürgerlichen Ideologie große Konfusion vorherrscht über die Begriffe Interesse und Moral und dass das doch analysiert gehört. Wie auch immer, Sachzwang FM verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal, wenn der ideologische Staubsauger wieder auf Höchstleistung saugt. Am Mikrofon war Dr. Indoktrinator. Tschüss.